Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche und wir starten heute mit einer offenen Sendung, mit einer offenen Talk Radio Show. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0180 5678 111. Ihr könnt mich ganz konventionell übers Telefon anrufen. Ihr könnt mich aber auch versuchen anzurufen per Bildtelefon. Erstmal aber das normale Telefon benutzen und wir rufen dann per Bildtelefon zurück. Oder wenn ihr eine Webcam habt, dann geht das auch hier bei uns. Das können wir dann so arrangieren, dass ich euch sehen kann und dass das Publikum euch auch sehen kann. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Markus, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Markus. Ich bin froh, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ich würde sagen, du heißt Markus und ich heiße Jürgen. Ja, hallo Jürgen. Wunderbar. In der Aufregung kann das passieren. Ja, kein Thema. Markus, ja gut. Dein Thema. Also, ich bin jetzt seit 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und wir testen so all die Sachen nochmal aus und so. Und dann war das Thema auf der Party mal, ja, hör mal zu, wir könnten ja eigentlich mal zu dritt oder zu viert oder so. Und ja, da war ich erstmal so ein bisschen, da habe ich gedacht, das ist Feier und Party und so. Ja, und dann kam das Thema hinterher nochmal auf und zweimal. Und ich habe auch einen ziemlichen Kollegen, den findet ihr auch ganz nett. Und dann kam das Thema mal auf und sie hat ja auch noch eine Freundin, die wird ja auch ganz gerne mal. Und dann haben wir mal gedacht, zu viert und so. Ja, und der Daniel, so heißt der Kollege von mir, der ist auch gerade hier. Und ja, wir wissen nicht ganz genau, wie wir zu der Sache stehen sollen. Weil auf der einen Seite... Ach so, es ist noch gar nicht passiert. Ich dachte, es käme jetzt eine heiße Story, was ihr zu viert gemacht habt. Es steht also noch an, ihr seid am Überlegen. Ja, ich sag mal, wir unternehmen zu viert mal einiges zusammen und ist auch immer ziemlich witzig und so, macht Spaß und so. Ja, und dann kam das Thema einfach mal so auf und ich sag mal so, wir experimentieren auch viel aus und da macht auch super Spaß. Ja, also es handelt sich um Daniel und seine Freundin. Genau, ja. Das ist die Anja und die Mirella. Anja und Mirella. Genau. So, und das Thema ist eben, wir wissen nicht, wie wir das verstehen sollen, weil auf der einen Seite haben wir Lust, aber auf der anderen Seite haben wir auch Angst irgendwie, dass unsere Freundschaft darunter leidet oder irgendwie hinterher... Also die Freundschaft zu den anderen Pärchen oder eure Beziehung darunter leidet? Ja, beides eigentlich. Mhm. Auf der einen Seite ein ziemlich guter Kollege von mir, wir machen auch viel zusammen, fahren am Wochenende zusammen weg, Urlaubsbekannte besuchen, all die... Habt ihr denn in dieser Vierergruppe darüber schon mal wirklich auch geredet? Oder waren das immer nur so Schnapsideen, die so, weiß ich, 2 Jungs miteinander hatten oder mal ein Junge, ein Mädchen? Ja, also ich sag mal so, auf den Feiern wurde da oft drüber geredet und so im Ernsten eigentlich... Habe ich dann mit meiner Freundin mal drüber geredet und so und also offen sind wir da beide zu eigentlich. Mhm. Habt ihr das in der Viererrunde denn schon besprochen? In der Viererrunde haben wir das noch nicht so richtig besprochen. Finde ich, solltet ihr tun. Ja? Ja, klar. Mhm. Also das Erste ist natürlich erstmal, dass du das mit deiner Freundin klären musst. Ja. Ob ihr beide dazu Lust habt, das zu machen? Also, wenn ich mal ehrlich bin, ich bin auch eigentlich ziemlich geschockt gewesen am Anfang, weil meine Freundin hängt also ziemlich an mir und... ja, und dann ist das schon wirklich eine feste Beziehung und erstmal war ich wirklich geschockt, weil wie die auf solche Ideen kommt und so, ob die mich da wirklich liebt und so, da war ich erstmal ziemlich down mit. Was denkst du denn heute dazu? Ja, ich denke mal dazu, ich denke schon, dass sie mich wirklich liebt, das zeigt sie mir auch ziemlich so und das ist eben so eine Art Abwechslung, wenn ich mal so ehrlich bin. Also das heißt, du würdest das schon durchaus dir vorstellen können? Ich sag mal so, abgeneigt wäre ich nicht dazu, aber wirklich, da steht die Angst bei mir im Vordergrund. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn ihr beiden euch klar seid, du und deine Freundin, das ist schon mal die halbe Miete. Und wenn ihr da mit dem anderen befreundeten Pärchen euch mal darüber unterhaltet, wirklich dann in einer Viererrunde, ob man sowas mal vielleicht mal tun könnte, und die das beide auch wollen, finde ich, spricht da nichts gegen, das mal zu machen. Warum nicht? Ja, du kannst das von mir aus mit Daniel sprechen. Ich weiß halt nicht, so richtig hat er sich ausgedacht. Dann gib mir den Daniel mal. Ja, ich gebe dir Daniel. Einen Moment, bitte. Ja, hallo Domian. Daniel, ich habe alles gehört. Die Grundfakten kenne ich. Gleich ist die Frage an dich. Hast du da Bock drauf? Ja, sagen wir mal so, ich wäre nicht abgeneigt, ne? Also auch nicht. Und deine Freundin? Ja, sicher. Wie sicher? Die Freundin wäre auch nicht abgeneigt. Nein. Ja, dann verstehe ich das und dann macht's doch. Wo liegt das Problem? Ja, einerseits nicht abgeneigt, ja, in dem Sinne, aber halt die Freundschaft zwischen uns und zwischen den Freundinnen, dachte ich, würde etwas belastet werden dadurch. Also ich kann das nur so aus meiner Intuition sagen und aufgrund weniger Erfahrung. Ich glaube nicht, dass die Freundschaften darunter leiden. Wenn man das dann macht, wenn es dann nicht toll war, dann war es halt nicht toll, dann wird das zu den Akten gelegt und ihr seid weiter so befreundet, wie ihr das vorher halt auch erlebt habt und gemacht habt. Ja, gerade das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, man soll sich da vielleicht auch nicht so einen Riesenkopf vorher machen und was wäre wenn und dann Schritt 7 und 8 und so weiter. Wenn ihr 4 erstmal Bock drauf habt, finde ich, solltet ihr das ruhig mal machen. Die Welt wird nicht untergehen. Man muss das eigentlich so mystifizieren. Du lieber Gott, wenn es dann nicht klappt, dann war es das halt nicht und Schluss aus. Ha? Also einfach auf dich zukommen lassen. Ja, redet ihr 4-mal zusammen. Macht mal einen netten Abend und bequatscht das zu 4-mal durch. Und dann sehen wir weiter. Und dann ruft er mich nochmal an. Daniel, okay? Okay, alles klar. Tschüss, schönen Gruß an die Mädels. Jetzt ist Rainer dran. Rainer ist 37. Hallo? Rainer. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ich wollte also nochmal einhaken in der Sache Lust am Schmerz. Das war unser Thema letzte Woche Donnerstag. Ja, da habe ich angerufen und da wollte man mich auch in die Sendung nehmen, aber bei mir war da was im Telefon nicht in Ordnung. Ja, dann legen wir los. Es ist also so, ich stehe auf Schmerzen, die mir Frauen zufügen. Welche Art von Schmerzen? Also, dass sie mich beißen oder... Beißen? Bitte? Beißen? Ja. Wohin müssen die Frauen dich beißen? Ja, auch in den Arm oder irgendwo, in die Genitalien nicht, aber so, es geht halt eben... Es hat auch im Grunde genommen keine sexuelle Einwirkung, aber es geht ganz einfach um das Empfinden von Schmerz. Also die Frauen sollen dich beißen, das gefällt dir gut? Ja, das gefällt mir ehrlich gesagt. Ich habe da auch eine... Was denn noch? Was sollen sie noch machen? Ja, wenn sie mich manchmal schlagen in Verbindung mit einem Ritual. Also, wie soll das Ritual aussehen? Ja, das sind dann verbale Erniedrigungen und so. Das ist aber schon so ein übliches SM-Verhalten, ne? Ja, das ist, also ich muss also dazu sagen, ich könnte keiner Frau schmerzen. Also du bist dann eher in der Devotenrolle? Ja, ich bin dann also devot und die Frauen sollen das dann praktizieren. Ich muss dich nochmal fragen mit dem Beißen. Wie stark dürfen oder sollen die Frauen dich denn beißen? Ja, also, dass das Fleisch schon verletzt wird, nein. Ja, ja, doch. Ich bin also einmal gebissen worden, da hatte ich Probleme mit der Pulsschlagader, also da musste ich ins Krankenhaus. Du lieber Himmel. Und die Dame, die das halt eben gemacht hat, die hat mir da halt eben ein bisschen geholfen, hat direkt verbunden, das ist eine Krankenschwester. Wie praktisch. Ich, wo, an welcher Stelle war das denn? Am Arm? Ja, wo man den Puls fühlt. Da hat die dich so fest da reingebissen, dass die Pulsschlagader verletzt war? Ja. Du meine Güte. Ich meine, ich kann mir jetzt gut vorstellen, Jürgen, woran du jetzt denkst. Ich habe da also mitgehört, als dieser Kollege da dran war, der im Krankenhaus auf der Intensivstation gearbeitet hat und diese Brandings da verabreicht hat. Und so, ich meine, ich glaube, der Ruf von Personal im Krankenhaus wird im Moment bisher zumindest mal nicht gefördert. Naja, nun gut, aber ich habe den Leuten schon abgenommen, dass sie das seriös voneinander trennen können, ihre privaten Ambitionen. Okay, also es kann schon mal Blut fließen und es war dann auch unter Umständen, also kann auch sehr gefährlich werden. Ja, das war aber der Kick und es war auch in beiderseitigem Einverständnis. Also du hast dann richtig Spaß und richtig Lust, wenn die Frau dich beißt und das ist nicht unbedingt gekoppelt mit einer sexuellen Erregung. Nein. Das ist richtig. Kann die Frau dich auch... Weiß ich jetzt, in den dicken Zeh beißen oder so? Ja gut, da kann man ja flexibel sein. Ja. Ich meine, das ist ganz klar. Aber Sex ist wieder mal eine ganz andere Sache. Ja, aber es müssen schon Frauen sein, die dich beißen. Ja, ja. Das schon, ja. Also ja. Soweit ist es halt auch. Also jetzt haben wir das Beißen und wir haben das Schlagen. Gibt's noch was? Ja gut, natürlich auch Pedialgewalt, also Treten und so. Das gehört natürlich... Also alles das, was an Gewalt von Frauen ausgehen kann. Also interessant ist das ja in deinem Fall jetzt, finde ich, dass das eben keine sexuelle Geschichte bei dir ist. Nein. Sondern dass du dich dann von einer Frau gerne treten lässt, nur um diesen Schmerz zu genießen, der dadurch ausgelöst wird. Genau, das so ist es. Das ist der Punkt. Und weißt du, es ist ganz einfach so, ich wollte ja mal in so ein Studio gehen, zu einer Domina. Die machen das ja so mit Peitschen und so weiter. Und ich war da nie, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, denn ich bin ja nicht sehend und da möchte man den Kontakt zur Frau richtig spüren. Also den kann man also, wenn eine Frau eine Peitsche benutzt, kann man den Kontakt auch nicht spüren. Das heißt also, man ist im Grunde genommen ja doch von dieser Dame getrennt, weil man ja keinen Kontakt zu ihr hat. Ach so, daher das Beißen, weil dann spürst du den Mund und die Zähne. Genau. Du hast es im Beisatz gesagt, du bist nicht sehend, also du bist blind. Ja. Hat das damit irgendwas zu tun, dass sich das bei dir so entwickelt hat? Hast du da eine Idee oder ist es einfach auch Zufall? Doch, ich denke, gut, es hat im Grunde genommen schon etwas damit zu tun, weil man spürt ja doch die Nähe zur Frau, dass man also an der Frau praktisch dran ist. Ne? Ja gut, aber ihr könnt es ja nur anders auch und zärtlicher haben. Ohne ja gut, das gibt es ja auch. Ne? Ja, das mag, du magst auch die normalen Zärtlichkeiten zwischen Mann und Frau. Ja. Jetzt sag mir mal bitte, was für Frauen das sind, die dich treten und einfach nur beißen. Ja, also ich habe da auch Schwierigkeiten, ja. Sowas zu finden. Ne? Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Ja, was sind das? Sind das Freundinnen von dir? Oh, so Bekannte. Und die kommen einfach mal nachmittags zum Kaffee zu Rainer und dann wird getreten und gebissen, oder wie? Ja, eine Dame, das ist eine Polizistin. Mein Gott, wir bringen ganze Berufsstände jetzt im Misskredit hier. Ja gut, aber eine Polizistin kommt dann zu dir. Ja. Und die beißt dich. Ja. Aber Rainer, was hat denn diese Frau davon, dich blutig zu beißen? Tja, ich meine, sie hat es halt gemacht und... Ist das denn für die Frau ein sexuelles Erlebnis dann? Ja, vielleicht. Vielleicht, das weißt du aber gar nicht. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil mir war es auch, also ich bin mit der Dame, die das halt eben jetzt gemacht hat, bin ich schon ein bisschen länger, die besucht mich öfter und die kocht auch mal für mich. Wir haben uns auch so sehr lieb, sie nimmt mich auch gerne mal in den Arm und so. Das ist also keine Dame, die generell halt eben brutal ist oder so. Ja. Aber es kommt der Zeitpunkt, da muss ganz einfach sowas abgehen. Mhm. Kann das denn sein, dass das, also war das jetzt die Dame, wegen der du im Krankenhaus auch warst? Ja, ja. Ja, kann das sein, dass sie es nochmal macht oder ist die jetzt bedient? Das weiß ich nicht genau. Also generell, aber höre ich schon daraus, dass das für dich auch eine Schwierigkeit ist, da die entsprechenden Partnerinnen zu finden. Ja, das ist natürlich, man weiß es nicht genau. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man auf so einer Ebene jemanden finden soll. Klar. Du bist 37 Jahre alt. Ja. Wann hattest du so dein erstes Schlüsselerlebnis mit dieser Art der körperlichen Begegnung, nenne ich es mal? Weißt du das noch? Ach, das ist schon ein bisschen lange her, aber da war ich 19 und da hatte ich es auch schon mal gern gehabt, wenn mich die Frauen so ein bisschen fest angefasst haben mal. Also zwischendurch dann. Hast du am Anfang über dich selbst gegrübelt, dass du gedacht hast, ich bin eher eine Nummer pervers oder so? Och, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich stehe auf dem Standpunkt, pervers bin ich dann, wenn ich anderen in einer üblen Form schädige. Mhm. Aber ich denke, wenn ich das tust, gut finde, wenn Frau das tut, denke ich. Ja, das ist ein Standpunkt, den ich absolut in Ordnung finde. Lieber Rainer, das war interessant, mit dir zu plaudern. Ja, hat mich auch mal gefreut, aber ich wollte noch ganz kurz mal anmerken, da hat ja mal ein Hörer aus Bayern angerufen. Kommt öfters vor, ja. Ja, der wollte wissen, ob man deine Sendung dort auch im Radio empfangen kann. Ja, ja. Also ich habe dich auch noch nicht allzu lange, erst seit Mai. Denn 1 Live ist ja in der D-Box drin. In der D-Box, genau. Ja, und die könnte sich der Hörer dann eventuell kaufen. Mhm. Aber was günstiger wäre, gut, das ist zwar dann ein bisschen teurer, da muss dann Miete gezahlt werden in einem Abo, vielleicht mit DF1. Ja, also es gibt Möglichkeiten, uns auch in Bayern per Radio zu empfangen. Ja, das war noch ein Hinweis von dir, dafür danke ich dir sehr herzlich. Und weit, ne? Ja, genau. Und ich wünsche dir beißende Frauen. Ja, recht vielen Dank auch. Die ja Spaß daran haben, dich zu beißen. Tschüss, Rainer. Tschüss. Ciao. Marco, 24 Jahre alt. Tag, Jürgen. Tag, Marco. Ja, dass du mich aber heute anrufst. Ja, es war Glück gehabt. Das mit dem, also, du hast eine sehr verknackte Telefonleitung, Mensch. Bitte? Du hast eine sehr verknackte Telefonleitung. Ich höre dich aber sehr gut. Naja, wir fangen mal an jetzt. Ja, also ich möchte mit dir über Bill Clinton sprechen. Oh weia. Oh weia. Ich saß heute Abend vor dem Fernsehen und habe gelitten mit diesem Mann. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, dass so etwas im Fernsehen um die Welt geht. Da sind wir uns aber so ziemlich einer Meinung, denke ich mal. Sind wir. Also ich denke mal, es kann einfach nicht angehen. Es ist aber absolut lächerlich, ja? Ja. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, diese Hetzjagd, die auf denen veranstalten. Ja? Das ist eine moderne Inquisition, was da abgeht. Ja, also ja. Das, was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Das ist absolut lächerlich, ja. Dass die da so ein Tovahorum machen, ja. Also ich sag mal so, ob er die Frau da jetzt angefasst hat oder nicht, das ist doch wurscht. Da werden immer zwei zu, meine ich, ja. Ich finde besonders gemein, dass dieses Video veröffentlicht wurde, weil er, als das aufgenommen wurde, davon nicht ausgegangen ist, dass das veröffentlicht wird. Bisher war es gang und gäbe, dass solche Verhöre oder solche Befragungen halt nicht in die Öffentlichkeit gelangten. Ja, genau. Verstehe ich nicht, warum man das freigegeben hat. Ich verstehe es nicht. Nee, vor allem finde ich es absolut lächerlich, weil selbst wenn das da abgelaufen ist, ja, mich persönlich interessiert das überhaupt nicht. Ich finde es eine Schweinerei, es gehören immer zwei dazu und er wird jetzt halt als der böse Buhmann vorgeführt, ja. Und von der Frau, sag ich mal, spricht keiner. Er ist jetzt halt der böse Lümmel gewesen, ja. Und ich finde es absolut lächerlich, als wenn es keine anderen wichtigen Probleme geben würde über, weiß ich nicht, also ich verstehe das. Wie sollte man denn deiner Auffassung nach mit dieser Affäre oder mit diesem Vorfall, nennen wir so, umgehen? Ja, also ich finde erstmal, dass jeder das Recht auf seine eigene Persönlichkeit hat, auf sein Privatleben. Und das jeder hat das Recht auf seine eigene Zigarre, ne? Ja, sozusagen. Ja. Das schließt aber auch ihn ein als Präsidenten, ja. Ob er jetzt Präsident ist oder nicht. Er ist auch ein Mensch, ja. Und ich denke mal halt auch das Recht auf sein Privatleben. Ganz einfach. Nun werfen ihm ja viele vor, die sagen, er hat aber gelogen. Ja, nun mein Gott, ich meine, wer frei von Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Hand aufs Herz, Marco. Ja? Hättest du vielleicht in der Situation, wenn du, wir abstrahieren mal, wenn du in der Lage gewesen wärst wie er, als amerikanischer Präsident, hättest du vielleicht auch gelogen am Anfang? Ja, also ich denke mal, er besitzt ja einen sehr wichtigen Posten. Ich denke mal, ich hätte das wahrscheinlich auch getan, ja. Ich auch. Ich glaube, ich auch. Warum auch nicht? Ja, natürlich. Das ist ja auch dein gutes Recht, um dich selber zu schützen, sag ich mal. Ja? Nur ich finde es eine Schweinerei, wie diese sensationsgeilen Medien sich da draufstürzen. Und als wenn das jetzt, ob er die Frau da jetzt angepackt hat oder nicht, das ist doch wurscht. Das ist sein Bier und das von der Frau da, ja. Aber dass sie da jetzt so ein Wirbel drum machen, also du musst dir mal vorstellen, ja, wegen so einem Scheiß kann er wahrscheinlich einpacken. Das vermute ich, dass also das darauf hinausläuft. Ich glaube nicht, dass der sich nochmal stabilisieren wird können. Da müsste schon etwas ganz Besonderes passieren. Es sei denn, die Meinung in Amerika schlägt wirklich pro Clinton so um, dass die Leute in Amerika auch sagen, wir wollen es nicht mehr hören. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Umfragen in den nächsten Tagen. Ja, also mir ist das völlig unbegreiflich. Und ich habe heute mal das beobachtet, auch beispielsweise an den Aktienmärkten, an den Börsen. Wie die Kurse, sag ich mal, wegen so einem Kram drastisch abgerutscht sind. Das muss man sich mal vorstellen, als wenn es nicht wichtigere Probleme geben würde. Also mir gefällt, dass ganz Deutschland, ich glaube in großer Einigkeit, ganz Europa empört ist darüber. So. Und mir hat's gut gefallen, dass der Kohl gesagt hat, dass er so drastisch ausgedrückt hat, er hat gesagt, ich finde das zum Kotzen. Ja, finde ich auch, finde ich vollkommen richtig. Und alle anderen Politiker haben sich angeschlossen, von Grünen bis Lafontaine, alle haben gesagt, haben sich distanziert und sagen, gut, dass wir in Deutschland so etwas nicht machen und dass wir hier nicht so drauf sind. Also, wie gesagt, Jürgen, ich kann es absolut nicht verstehen und ich finde es auch, mit meinen Worten ist das auch, ich finde es zum Kotzen, weil das hat schon nichts damit was weiß ich zu tun. Das ist einfach nur eine Sensation. Geil, ne? Hoffen wir, dass er im Amt bleibt und hoffen wir, dass er sich in irgendeiner Weise auch wieder aufrappeln wird und die Sache vergessen. Ich wünsche es ihm. Ich wünsche ihm das auch. Danke für deine Meinungsäußerung. Ja, ich grüße die Sausi noch, ja? Die Sausi. Tschüss, Marco. Ciao. Günther, 62. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Hier ist Günther, ich bin 62 Jahre alt. Ja. Ich habe eine ganz persönliche Frage. Und zwar, ich bin impotent. Und habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, bin auch im Moment wieder in Behandlung und würde gern mal mit jemandem sprechen, der eine Pumpe benutzt. Ich habe die auch schon eine ganze Zeit im Versuch, ich komme damit nicht klar. Jetzt habe ich gedacht, dass ich mal mit einem, der sie wirklich benutzt und der mir praktische Tipps geben kann. Also ich benutze sie nicht, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Ja, ist mir klar. Ist ja klar, du wolltest aber vielleicht Leute aufrufen, die jetzt zuschauen, zuhören, die da mit Erfahrung haben, dass sie sich heute vielleicht noch melden bei uns. Jawohl, und dann könnte ich mit demjenigen telefonieren. Ja. Wir kennen uns dann beide nicht und da könnte man mal praktisch offen darüber reden. Sag mal, Günther, mich wundert das, wenn du in Behandlung bist, müsste dein Urologe dir das doch erklären, wie man mit so einer Pumpe... Ja gut, der hat zwar gesagt und selbst die Bedienungsanleitungen sind mäßig, um nicht zu sagen sehr mäßig. Er hat mir auch gesagt, sie haben da teilweise schon eine Studie gemacht, wie lange das geht, bis man mit der Pumpe klarkommt. Und da hat er gesagt, die Studien würden gehen bis 16 Wochen. Bis 16 Wochen. Also muss einer probieren, bis er damit klarkommt. Also wir reden über diese Pumpen, die letztendlich eine Erektion hervorrufen sollen. Ne? Seit wann hast du, bis 62 Jahre sagst du, seit wann? Seit 6 Jahren. 6 Jahre. 6 Jahre. Mhm. Kam das plötzlich? Ja, im Prinzip ja. Mhm. Hat es denn, du bist in Untersuchung und Behandlung, sagst du, hat es eine organische Ursache? Nein. Nein, kein Nein. Mensch. Auch der Blutfluss in dem unteren Bereich ist normal. Mhm. Nun fällt mir natürlich sofort ein und vielen anderen auch. Hast du mit deinem Arzt über Viagra gesprochen? Ja, aber trotzdem sagt er, weil ja der Blutfluss normal ist und die sonstigen Werte auch normal sind, meint er, müsste es ohne dem gehen. Mhm. Und man hat ja auch gehört, dass es schon verschiedene Tod und so weiter gab. Natürlich, ja. Also da wäre mir die Pumpe am harmlosesten und am sympathischsten. Das glaube ich auch. Und mit Viagra ist natürlich mit Vorsicht umzugehen. Und ja, man muss, wenn man das nimmt, natürlich unter erster Kontrolle nehmen und das mit dem Arzt abklären. Das ist wahr. Wie machst du das? Du lebst in einer festen Partnerschaft? Ja. Mhm. Stelle ich mir dann doch sehr schwierig und kompliziert vor. Mit diesem Problem in der Partnerschaft. Langsam wird es, könnte es kompliziert werden. Mhm. Noch meine ich, ist es im Rahmen, aber irgendwie es fängt an zu belasten. Mhm. Hast du denn nächtliche Erektionen? Nein. Oder gar nichts mehr? Nein. Das ist ganz, nein. Hast du denn ein sexuelles Verlangen ab und an? Im Prinzip ja. Im Prinzip ja, also im Kopf passiert da schon viel. Jawohl. Mhm. Aber es kommt zu überhaupt keiner Erektion? Nein. Mhm. Ja, mit Einschränkungen, aber noch nicht ausreichend. Mhm. Ja. Günther, das machen wir jetzt. Wir rufen jetzt Leute auf, die Erfahrungen mit diesen Pumpen haben, auch wenn sie auch an Impotenz leiden. Die mögen uns jetzt anrufen, damit sie vielleicht hier noch ein bisschen was erzählen, wie sie mit der Pumpe umgehen. Aber wir stricken euch beide auch auf jeden Fall zusammen und ihr könnt dann quasi anonym auch miteinander reden und euch da gegenseitig Tipps und Ratschläge geben. Wir werden denjenigen zurückrufen, dass ihr mal meinetwegen die Nummer. Ja, ja, das arrangieren wir. Mhm. Und ich würde dann rufen. Ja. Wenn je ein Kontakt zustande kommen sollte, der wird ja nicht mehr diese Nacht zustande kommen. Erst meinetwegen morgen, oder? Weiß ich nicht. Wir können das. Ja, ich gucke jetzt noch zu Ende. Ja. Aber ich würde dann mit demjenigen am Tag telefonieren oder abends. Eine Frage noch zu dieser Pumpe. Ja. Musst du die selbst bezahlen und selbst kaufen? Oder? Ja gut, es heißt, es gibt es auf Rezept. Mhm. Weil es kostet immerhin ca. 900 Mark. 900 Mark kostet die? Ja. 900 Mark. Ja gut, wenn ich bedenke, Viagra, da habe ich das auch in einem Monat verbraucht. Natürlich, ja. 2 Monate oder wie auch immer. Ne? Aber du hast auch schon einige Versuche unternommen mit dem Ding, ne? Ja. Also man steckt, ich kenne das gar nicht, man steckt den... das Glied in... Das ist auch mal eine Kunststoffröhre. Ja. Unten ist eine Gummimanschette dran, die an den Körper angedrückt wird. Mhm. Das Glied kommt hinein. Mhm. Und dann ist vorne ein Hebel zum Pumpen. Ja. Und da muss man immer mal wegen 1 oder 2 Pumpbewegungen machen, dass das Blut nachströmen kann. Mhm. Einige Sekunden warten und dann wieder nachpumpen. Bis eine Erektion zustande gekommen ist. Und im besten Fall, wie geht das dann? Zieht man das Ding schnell ab und legt los? Nein, und dann ist auf diesem Kunststoffrohr, sage ich mal, wo der Penis drin ist, ist ein Gummiring drauf, den ich dann runterschiebe auf den Penis. Ja. Also eine Art Cockring. Und der dort praktisch den Blutrückfluss stoppt. Mhm. Und dadurch besteht die Erektion. Ja, und dann wird das Plastikding wird weggenommen dann, ne? Und dann drückt man oben auf den Knopf, dann lässt man das Vakuum raus und dann kann man das leicht runternehmen. Ja, wo liegt das Problem denn bei dir? Du hast es jetzt sehr genau und sehr nachvollziehbar beschrieben. Es funktioniert nicht. Es funktioniert überhaupt nicht bei dir. Das heißt, so soll es sein, so soll es gehen, aber es klappt halt nicht. Okay. Also, ich bin gespannt auf Anrufe zum Thema, wie nennt man das Ding eigentlich ganz ganz offiziell, Erektion? Eine Vakuumpumpe. Eine Vakuumpumpe. Zur Erektionsförderung. Ja. Ne? Ja, gegen Impotenz. Ich hoffe, dass wir dir helfen können. Ich würde mich freuen. Und wünsche dir alles Gute, Günther. Ich danke. Weiter alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, jetzt geht's gleich weiter mit Iris. Und ich sage euch vorher aber noch unsere Telefonnummer. Die Telefonnummer lautet 0180-5678-111. Und unsere Faxnummer 0180-5678-110. Iris, 22. Hallo Domian. Ja, Iris, hi. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe ein Riesenproblem. Ich habe noch 4 kleine Geschwister. Mhm. Also Zwillinge, die sind 12. Dann noch eine Schwester, die ist 10 und eine Schwester, die ist 3. Mhm. Und bei der Geburt der Jüngsten ist meine Mutter gestorben. Das war vor 3 Jahren. Mhm. Und seitdem ist mein Vater einem Alkoholik verfallen. Mhm. Und der ist jetzt vor 3 Monaten gestorben. Ja. Und jetzt hatte ich Ende August einen Brief vom Jugendamt gekriegt. Ich musste da antanzen. Und da hat man mir gesagt, wenn ich bestimmte Forderungen nicht erfülle, nehmen sie mir alle meine Geschwister weg und stecken die ins Heim. Also im Klartext, du bist jetzt verantwortlich für deine vier Geschwister. Ja. Du bist die Mutter- und Vaterersatz. Ja, richtig. Mhm. Welche Anforderungen meinen die? Ja, also ich brauche eine feste Wohnung, ich brauche eine feste Arbeit. Die Kinder, die müssen rund um die Uhr betreut werden. Ich muss die Versicherung, auch die Schulden von meinem Vater noch abzahlen. Habt ihr eine Wohnung? Nein, ich wohne bei einer Freundin. Und wo sind die Kinder jetzt im Moment? Die schlafen. Ja, wo schlafen die? Wo schlafen die? Ja, bei meiner Freundin, die hat ein Haus. Ach so, ihr wohnt alle jetzt bei deiner Freundin? Alle da. Ja. Ist das nur so eine vorübergehende Lösung oder könntest du sagen, wir haben eine Wohnung bei der Freundin im Haus? Ich könnte das sagen, weil meine Freundin, die hat keine Eltern mehr. Mhm. Und die hat das geerbt gehabt damals. Mhm. Und also gut, ich kenne sie erst ein halbes Jahr, aber sie hatten sofort hier einziehen lassen, weil wir sind raus der Wohnung, mussten wir raus. Nachdem der Vater gestorben ist? Nee, also die Vermieterin hatte meinem Vater schon vorher die Kündigung gegeben, weil er halt keine Miete mehr bezahlt hat und so. Iris, jetzt nochmal, damit ich mir das richtig vorstellen kann, in welchem Alter sind die vier Kinder? Also die Zwillinge, das sind Jungs, die sind 12. Ja. Dann habe ich eine Schwester, die ist 10 und eine Schwester, die ist 3. Ja. Das war das Thema Wohnung. Also im Moment hängt ihr auf jeden Fall nicht auf der Straße, ihr habt eine Unterkunft und das könnte auch noch eine Weile so gehen. Ja, es könnte so gehen. Ja. Was ist jetzt mit der finanziellen Seite? Ja, ich meine, wir kriegen ja Vollwaisenrente. Mhm. Ich meine, und dann arbeite ich nebenbei auf 120 Mark, wenn also meine Freundin auf die Kinder dann aufpasst. Mhm. Ich meine, das würde zum Leben so gerade eben reichen, aber ich kann die Schulden dann nicht bezahlen von meinem Vater. Wie viele Schulden hast du denn jetzt durch den Vater noch? Knapp 15.000 Mark. 15.000 Mark. Das ist natürlich sehr viel Geld in deiner Situation. Ja. Mein Gott, was für eine Verantwortung ruht auf dir, dass du vier Kinder jetzt erziehen Ja, sollst. Und vor allen Dingen, ich habe das den Kindern gesagt, weil wir verschweigen uns nichts. Mhm. Und die Zwillinge, die blocken sich jetzt total ab und die wollen sich umbringen und ich kann die einfach nicht davon abhalten. Mhm. Die lassen gar keinen mehr an sich ran. Mhm. War das denn für dich ganz klar, als dein Vater gestorben ist, dass du diese Last auf dich nehmen wirst? Das war für mich eigentlich klar. Also. Mhm. Hast du auch was gelernt vorher? Ja, eine Bäckerei habe ich gelernt. Eine Bäckerei. Aber du kannst jetzt nur auf dieser kleinen Jobbasis arbeiten. Ja, klar. Mhm. Das war jetzt ein Schreiben von dem Jugendamt. Ist da schon was darauf gefolgt wieder? Nein, ich musste da also antanzen. Und die haben mir eine Frist gegeben von 2 Monaten. Dann muss ich da wieder hin. Mhm. Dann muss ich auf den Tisch legen, was ich habe und was ich nicht habe. Also es könnte durchaus passieren, dass man dir die Kinder wegnimmt. Ja, die würden mir wahrscheinlich wegnehmen, weil zum Beispiel die Schulden kann ich schon gar nicht abbezahlen. Mhm. Und ich denke mal, dass die Wohnung auch nicht akzeptieren werden. Es ist aber so, dass die beiden 12-Jährigen und die 10-Jährige, dass die auf jeden Fall gerne mit dir zusammenleben möchten. Ja, klar, die sträuben sich alle dagegen. Ich meine, die Kleine kriegt das ja noch nicht die mit. Die weiß das noch nicht so. Mhm. Mhm. Denen ist auch klar, dass sie unter Umständen vielleicht ins Heim gehen müssen bald. Ja, das ist ihnen klar. Aber da muss es doch irgendwelche Mittel und Wege geben, dass du, also ich meine, es ist doch immer die bessere Lösung noch, wenn man in einem familiären Verbund und sei ja so, jetzt wie du ihn beschreibst, aufwächst, als denn in einem Heim. Da müsste es doch Wege geben, dass ihr zum Beispiel vom Jugendamt, oder dass du vom Jugendamt so unterstützt wirst, dass du diese Aufgabe dann auch wirklich durchziehen könntest, übernehmen könntest. Hast du denn da mal mit jemandem geredet, der dich da berät? Nee, ich habe gefragt, ob das nicht so bleiben kann, weil es läuft ja eigentlich so ganz gut, ne? Mhm, und da haben die zu mir gesagt, nein, ich müsste diese Anforderungen erfüllen oder die Kinder müssten weg. Mhm. Aber mehr an Gesprächen hat noch nicht stattgefunden. Nee, mehr hat noch nicht stattgefunden. Also ich finde, und da bin ich jetzt natürlich überfragt, wie man das genau und geschickt einfädelt, dass du mit jemandem reden solltest, der da sehr kompetent ist und der Bescheid weiß, der sich auch mit den ganzen Gesetzeswirren gut auskennt, dass du eine Unterstützung bekommst. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Mittelweg, den du auch einfordern kannst. Aber im Moment bist du ja auch gar nicht richtig informiert. Das ist ja das Problem auch. Ne? Du siehst das Jugendamt ja jetzt als so ein Gegner von dir. Die wollen dir was. Hm. Vielleicht könnte man das ja auch so hinkriegen, dass du gemeinsam mit dem Jugendamt euer Leben doch so organisieren könnt, dass es im Interesse von allen ist. Ich schlage Folgendes vor, Iris. Muss man jetzt einen Fachmann, eine Fachfrau ran. Meine Psychologin heute Nacht, das ist die Annette, mit der solltest du jetzt mal reden und die Sache genau besprechen. Die wird dir bestimmt ein paar sehr interessante Tipps geben können, wie du das jetzt alles einfädelst. Ja, machen wir das so. Die Annette wird dich jetzt sofort anrufen. Du legst auf und sie ruft dich an. Alles klar. Ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und schönen Gruß an deine Geschwister. Ja, mache ich. Tschüss, Iris. Tschüss. Jetzt haben wir 1.30 Uhr und 7 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR von Radio 1 Live. Heute Nacht sind wir gänzlich offen für alle eure Themen und eure Anliegen. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt bin ich gespannt auf Michael, und der ist 20 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Michael, hi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Anabolika. Benutzt du welche? Verbrauchst du welche? Gebrauchst du welche? Ja, also ich spritze Anabolika. Und ich habe viele Probleme dadurch bekommen. Das fängt mit der Schule an. Und Seit wann spritzt du? Also ich spritze schon 14 Monate insgesamt. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also ich habe ein Jahr trainiert Bodybuilding und dann habe ich nicht so viel Muskeln bekommen. Wie du wolltest? Ja, also ich habe trainiert ein Jahr Bodybuilding. Ja. Habe ich sechs Kilo Muskelmasse zugenommen. Mhm. Und das war ein bisschen wenig. Und dann habe ich halt die Gelegenheit genutzt, ein paar der Spritzen zu nehmen. Wie kann man so eine Gelegenheit nutzen? Hat man sie dir angeboten? Ja, man hat sie mir angeboten. In dem Studio, in dem du trainiert? Im Studio, ja. Ja, ja. Mhm. Also wir sagen nur mal Anabolika, das sind halt solche künstliche Muskelaufbaustoffe, mit denen, weiß Gott, nicht zu spaßen ist, ne? Wenn man sich die illegal, letztendlich illegal ist es ja. Ja, du hast schon recht, also. Wenn man sich die spritzt. Dann hast du angefangen zu spritzen. Da habe ich angefangen zu spritzen, ja. Wie macht man das? Wo spritzt man die hin? Einfach in den Arm rein? Nee, also in den Po rein. Mhm. Wie viel oft in der Woche zum Beispiel? In der Woche 5 Spritzen. 5 Spritzen? Ja. Und was kostet so eine Spritze? Eine Spritze kostet die billigste ist zwischen 10. Mhm. Das sind noch die guten Preise. Mhm. Vorher habe ich welche gekannt, die haben dann 30 Mark genommen für eine Spritze. Nun kaufst du das ganz einfach da, ich vermute mal so unter der Ladentheke in deinem Krafttrainingsstudio. Ja. Du weißt ja überhaupt nicht, was da reingepanscht ist in diese Dinge. Hast du denn nicht Schiss? Ab und zu schon, aber ich habe ein Buch und da stehen die meisten drin und es gibt ja nur die Fälschungen. Mhm. So, jetzt hast du angefangen zu spritzen. Nach welcher Zeit gab es die erste Wirkung, wo du schon was gespürt hast? Ja, an der ersten Spritze schon. An der ersten schon? An der ersten Spritze ging schon 10 Kilo mehr Gewicht. Wieso? In welchem Zeitraum denn? Ja, innerhalb von 4 Stunden. 10 Kilo Gewicht nach 4 Stunden? Ja, also zum Drücken, Bankdrücken meine ich. Ach so, dass du das dann drücken konntest, ja, 10 Kilo. Ach so, ich hatte ja 10 Kilo nein, zugenommen. Also Gewicht erheben. Ja. Und dann konnte ich halt mehr drücken. Und innerhalb von einer Woche habe ich dann halt 4 Kilo zugenommen. Mhm. Jede Woche 4 Kilo. Ja. Du nimmst das ein Jahr und wie viel hast du jetzt in diesem einen Jahr zugenommen? 40 Kilo. 40 Kilo, dann bist du ja so ein Paket. Ja, ich habe jetzt so 107 Kilo. Und wie oft trainierst du am Tag? Oder, ja, am Tag? Fünfmal die Woche. Fünfmal die Woche, also jeden... Ja, und zweimal am Tag. Zweimal am Tag. Also Bodybuilding trainiere ich und dann trainiere ich noch Boxen, um fit zu bleiben. Mhm. Welche Wirkungen, Nebenwirkungen hat das denn jetzt für dich? Was bemerkst du an deinem Körper? Ja, das ist also sehr schlimm. Das ist halt mit meinen... Es klappt halt nicht mehr so oft. Was klappt nicht so oft? Also mit dem Sex. Ja. Es hat auf einmal aufgehört. Die Eier wurden immer kleiner und dann ging nichts mehr. Mhm. Und jetzt geht's nur noch, wenn ich mir ab und zu mal eine Spritze reinjag. Hm. Und dann kommt eine Freundin von mir immer morgens vorbei, dann klappt es die erste halbe Stunde und dann geht nichts mehr. Was für eine Spritze jagst du dir rein? Ja, Testosteron. Und dann danach kannst du Sex haben? Danach kann ich Sex haben. Also du nimmst Anabolika und brauchst jetzt noch eine Spritze, um wieder dann potent zu werden. Genau. Mhm. Das sind ja immer so die Horrorgeschichten, die man hört, dass die Hoden schrumpfen, ja, und dass man impotent wird. Das stimmt. Welche Nebenwirkungen sind sonst noch zu bemerken? Ja, sonst kann die Brust hart werden und so, wenn man das zu schnell absetzt. Wie sieht deine Haut aus? Ich habe schon Jungs gekannt, die dann völlig verpickelt waren durch das Zeug. Ja, das habe ich auch, also viele Pickel. Aber die gehen weg mit Antibiotikum. Achso, die nimmst du dann auch noch ein? Die nehme ich dann auch noch ein. Was nimmst du eigentlich nicht ein? Ich nehme also ganz schön viel, also es geht morgens, was ich nicht nehme, also ich nehme also... Nein, ich meine, du nimmst also wirklich einen richtigen Cocktail, ne, mittlerweile, ja, von Chemikalien. Ich nehme Koffeintabletten, damit die Adern richtig rauskommen und damit ich auch richtig wach bin, weil... Also Koffeintabletten, Anabolika, dann Hormone, um Sex haben zu können. Ganz genau. Dann Antibiotika gegen die Pickel. Ja, und die Anabols noch. Was ist das? Die Anabols, das sind keine Spritzen, sind halt Tabletten, Anabolika-Tabletten. Mhm. Die haben auch dann die gleiche Wirkung wie Anabolika. Die haben dann auch noch einen Bonus-Power. Mensch Michael, was du jetzt erzählst, klingt natürlich jetzt für jemanden, der in der Szene nicht drin steckt, als, das ist der absolute Horror. Absolute Horror, ja, das ist schon eine Sucht, finde ich. Ich wollte mal aufhören, aber das ging nicht mehr. Mhm. Und also, jetzt will ich dir mal was erzählen, weshalb ich überhaupt anrufe. Ich rufe an, wegen, ich habe Probleme in der Schule gekriegt. Mhm. Wenn ich Testosteron nehme und Decker, das ist zum Masseaufbauen das beste Produkt, was es gibt, dann braucht man gleich zwei verschiedene Spritzen. Ja. Und wenn man in der ersten Kur nimmt man so 10 bis 15 Kilo zu und 4 Kilo gehen weg. Also hat man 11 Kilo erhalten. Mhm. Und ich musste so, in den einen Jahr habe ich so 3-4 Kuren gemacht und 40 Kilo sind geblieben. Ja. Und als ich angefangen habe, war ich noch in der Schule, in der Berufsschule, ja, und war mitten in der Ausbildung. Ich habe 2 Jahre gelernt. Was hast du gelernt? Malerlehre. Ja. Und in der Schule habe ich mir, also das war ein Muss, ich habe mir eine Spritze gegeben in der Schule und habe dann irgendwie einen Ausraster bekommen. Und das? Das war das erste Mal, wo das anfing mit den Spritzen. Vorher habe ich ja nur so Tabletten genommen. Was heißt Ausreißer? Ausraster heißt, ich bin aggressiv geworden. Testosteron macht aggressiv. Hast du dich mit jemandem geschlagen? Es waren 2-3 Stück, die sind an mir vorbeigelaufen und waren halt frech. Und ich habe einen dicken Pulli angehabt und da haben sie noch nicht gesehen, dass ich da Bodybuilding mache oder irgendwas. Hast du die sehr verletzt? Die habe ich sehr, sehr verletzt. Da habe ich jetzt noch eine Anzeige gelaufen und... Wie verletzt? Mussten sie ins Krankenhaus? Einer hat die Nase gebrochen und der andere hat die Kiefer kaputt und der andere hat den Treppe runtergefallen, hat irgendwie Schädelbasisbruch, was weiß ich. Und deshalb habe ich jetzt auch eine ganz schöne Anzeige bekommen. Und ich habe mich auch sehr entschuldigt. Und die haben auch angefangen, aber das tut nichts zur Sache. Ich bin aus der Schule rausgeflogen, aus der Ausbildung rausgeflogen, finde jetzt keine Arbeit mehr. Als Hilfsarbeiter will ich nicht arbeiten, ich möchte meine Lehre zu Ende machen. Und meine Eltern, die fangen jetzt auch langsam an, zu spinnen, von wegen, ich soll... Ist es das denn alles wert? Hätte ich gewusst, dass es so... Guck doch mal an, du riskierst im Moment, oder du hängst schon mitten in der Scheiße drin, dass du deine Lehre nicht abschließen kannst, dass du arbeitslos sein wirst. Ja, und das ist der Grund, warum ich anrufe. Ja, und dann, was mir auch nie in den Kopf geht, man betreibt ja Bodybuilding, um Muskeln zu haben, um attraktiv zu sein, um was darzustellen. Ja. Aber wenn man gleichzeitig seine Männlichkeit verliert, das ist doch völlig absurd, so etwas. Du hast nichts mehr in der Hose, aber was in den Armen. Ja, ich hab... Wem willst du denn imponieren? Du kannst Frauen nur von außen imponieren. Und wenn es dann ins Bett geht, dann läuft überhaupt gar nichts mehr. Das ist ja nur jetzt ein Aspekt. Du musst unbedingt sofort die Notbremse ziehen. Du musst unter ärztlicher Kontrolle aus diesem ganzen Mist rauskommen. Ich habe jetzt kein Geld mehr und die Spritzen lassen, wo ich habe, das sind noch so 20 Stück ungefähr. Und normalerweise bräuchte ich so 70 Stück, um das Zeug abzusetzen. Mhm. Und wenn ich das jetzt sofort absetze, das heißt, wenn ich die 20 Stück jetzt noch nehme, das ist mein Körper jetzt schon gewöhnt. Mhm. Absetzen, das muss ich verlangsamen und das geht jetzt nicht und dann kann ich erhöhte Östrogene kriegen. Also ich habe jetzt da medizinisch null Ahnung. Ich denke nur, dass du das mit einem Arzt deines Vertrauens machen musst. Das ist Verhärtung der Brust. Ja. Ja. Der Arme und so. Und ich würde da auch nicht so mich auf mich selbst verlassen an deiner Stelle. Bist du denn schon mal zum Arzt gegangen und hast dem klar Tisch gemacht? Hast du es dem so klar erzählt, wie du es mir erzählt hast? Ja, habe ich schon gemacht und der Arzt war auch sehr nett und so und er hat kein Verständnis gehabt für Anabolika. Ich habe dafür auch kein Verständnis, Michael. Ja, ich weiß. Trainier, was das Zeug hält, aber mach das, was die Natur dir ermöglicht und lass diesen ganzen Chemiescheiß weg. Ich garantiere dir, du bist ein durchaus attraktiver Bursche auch ohne Anabolika, wenn du nur so normal trainierst. Du machst deine Gesundheit kaputt, du machst dein Leben kaputt, nur wegen so einem Unsinn. Ja, ich wollte auch Wettkämpfe mitmachen, Posing und so. Ja, und dann liegst du hinterher in 3 Jahren, liegst du irgendwo im Pflegeheim oder weiß ich, welche Auswirkungen das haben wird auf deinen Körper. Ist das vielleicht eine tolle Sache? Dann hast du einmal einen Erfolg. Du hast doch jetzt nur schon Misserfolge. Nur Misserfolge letztendlich. Das ist alles innerhalb von ein paar Monaten passiert. Ja, sieh mal an, innerhalb von ein paar Monaten. Und wenn du jetzt noch so weitermachst, wie mag es vielleicht in einem Jahr aussehen? Du musst was unternehmen. Du musst jetzt radikal da alles abschotten, was in diese Richtung geht. Du musst bremsen. Ja, wie soll ich das machen? Das weiß ich nicht. Ich bin da kein Arzt. Du musst das mit einem Arzt zusammen machen. Mit einem erfahrenen Arzt, der mit solchen Dingen Bescheid weiß. Das ist ja gerade der Witz. Ich war schon bei ein paar Ärzten gewesen. Jetzt will ich keine Namen. Nein, natürlich nicht. Ich will keinen schlecht machen oder so. Ich war sogar heute bei einem Arzt und der hat mich sogar rausgeschmissen. Der hat dich rausgeschmissen? Ja. Da warst du natürlich bei einem ganz falschen Arzt. Da war ich beim falschen Arzt, ganz genau. Lebst du in der Nähe einer Großstadt? Ja. Ja. Wir werden jetzt im Hintergrund mal überlegen, was wir dir empfehlen können. Ich denke mal, dass es sicher irgendein Institut, eine Universität gibt oder irgendwas, wo wir dich irgendwie vielleicht hinvermitteln können. Wir werden darüber nachdenken und du wirst von meiner Psychologin nachher nochmal angerufen. Am besten wäre es, ich finde noch eine Lehre, um das eine Jahr noch fertig zu machen. Ja, eins nach dem anderen. Erstmal musst du jetzt mal was an dir tun und an dieser Sucht tun. Ja. Ne? Und dann musst du sehen, dass du dein ganzes normales Leben wieder einfädelst. Ja, von wegen hier. Vielleicht schmeißen mich meine Eltern raus und dann bin ich auf der Straße. Ja, aber deine Eltern werden dich nicht rausschmeißen, wenn sie jetzt mitbekommen, dass du wirklich was verändern willst, oder? Ja, dann schon. Ja, siehst du. Dann nutze diese Chance jetzt wenigstens, dass du nicht da noch auf der Straße landest. Mein Gott. Das ist es alles überhaupt nicht wert, Michael. Ja. Diese scheiß Muskeln. Sieht eh ätzend aus, wenn es zu doll ist. Ja. Ja. Du harrst der Dinge am Telefon und wir rufen dich nochmal an. Okay. Okay. Tschüss, Michael. Alles Gute. Tschüss, Murat. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. So, jetzt ist Friedel am Telefon. Friedel ist 42 Jahre alt. Hi. Hallo, Domian. Ja. Grüß dich. Ihr habt vorher mit Günther gesprochen. Der hatte ein Problem mit den Unterdruckpumpen. Ja, weil genau. Er weiß nicht so richtig, wie er die anwenden soll. Ja. Und meine Frau hat ein Erotikfachgeschäft. Mhm. Und ich habe mich also bemüht, mich in die Materie ein bisschen reinzumiehen. Was wir entsetzt eigentlich feststellen mussten, war Folgendes, dass die meisten Urologen das Ding auch nur als Erektionshilfe betrachten und nicht als das, was es eigentlich ist, nämlich ein Mittel, um langfristig zu trainieren und auf lange Frist eine bessere Durchblutung des ganzen Unterleibs zu erlangen und dadurch wieder potent zu werden. Mhm. Ja gut, aber das haben die Urologen doch vermutlich nur auch im Kopf, wenn es als Erektionshilfe letztendlich eingesetzt wird. Gut, Erektionshilfe ja, mit einem Blutstauring zusammen ist es kurzfristig eine Hilfe. Aber dauerhaft gesehen sind die ganzen Pumpen gedacht, es basiert ja eigentlich auf dem... Also du hast ja... Schröpfkopftherapie. Ja, sagen wir nochmal, du hast Günther ja zugehört. Ja. Findest du, dass Günther, dass es gar nicht das richtige Gerät ist für Günther? Das ist ganz, doch. Absolut das richtige. Nur hat er das ja auch sehr detailliert beschrieben, wie er es benutzt. Benutzt er es denn richtig? Sehr detailliert hat es eigentlich nicht beschrieben. Ich kann jetzt nur davon ausgehen, es ist die ganzen Unterdruckpumpen. es ist immer dasselbe. Man muss also sehr, sehr langsam anfangen, mhm, bei jedem Training. Mhm. So wie es auch jetzt vorher der Vorredner, der Michael, ne, mit seinem Bodybuilding, mhm, was übertrieben ist, ist übertrieben. Mhm. Man sollte langsam beginnen, mhm, immer weiter steigern. Und was unbedingt dazu gehört, ist ein Training der Beckenbodenmuskulatur. Ja. Wie lange dauert das denn deiner Erfahrung nach, bis ein Mann das so richtig beherrscht? Wie viele Wochen? Vom Beherrschen her, wenn man den richtigen Ratgeber hat, wenn man die richtige Literatur dazu auch liest, mhm, eventuell, wenn man jetzt niemanden hat, der einen richtig beraten kann, mhm, da braucht man die richtige Literatur, die gibt's auch. Mhm. Beherrschen geht relativ schnell, nur der ganze Prozess dauert eben eine gewisse Zeit. Naja, wie lange? Also nicht von heute auf morgen, ist klar, sondern es dauert also Minimum 6 bis 12 Wochen, mhm, bis ein Erfolg sichtbar wird. Mhm. Deiner Erfahrung nach wenden das ausschließlich Männer an, die impotent, die Probleme mit Impotenz haben? Nein, absolut nicht. Oder auch Leute einfach so als sexueller Spaß? Auch aus sexuellem Spaß. Mhm. Es gibt ja auch die These, dass das eine ernsthafte Penisvergrößerung, mhm, zur Folge haben könnte. Was Blödsinn ist, ne? Nein, ein kleines Stück ist Wahrheit dran. Aber schrumpelt hinterher wieder zusammen. Was heißt schrumpelt hinterher wieder zusammen? Das ist ganz einfach, jede sexuelle Betätigung, mhm, vergrößert den Penis. Mhm. Ist klar, wenn man länger nichts tut auf dem Gebiet, dann wird es nichts mehr. Ne? Achso, also den Gesichtspunkt hatte ich noch gar nicht so bedacht. Also wenn man ganz, ganz viel Sex hat, wird er immer größer, oder wie? Ja, normalerweise wird er größer und standhafter. Also, du kennst dich da schon ganz gut aus, merke ich. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir einen Kontakt jetzt unter euch beiden herstellen. Das, ne, ich möchte jetzt nur noch eines sagen, weil ich glaube, das interessiert vielleicht auch noch mehr Leute. Ja. Es ist also wirklich, die ganzen Unterdruckpumpen, die sind mittel-, langfristig wieder mehr Freude am Leben, mhm, das heißt mehr Spaß an der Sexualität zu finden. Nun verkauft deine Freundin, ja, nun verkauft deine Freundin oder Frau diese Sachen. Deswegen bist du vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner für die jetzt folgende Frage. Nämlich, kann man da eigentlich auch irgendwas kaputt machen, wenn man das oft anwendet? Kaputt machen kann man auch was, ja. Was denn? Welche Nebenwirkungen kann das haben? Nebenwirkungen in dem Sinne keine. Es ist einfach, wenn man falsch trainiert, mhm, wenn man zum Beispiel jetzt auf Anhieb zu viel Unterdruck, mhm, gibt, ohne die Muskulatur mitzutrainieren, mhm, kann es zu einer ernsthaften Unterdurchblutung des Glieds kommen. Mit welcher Folge? Mit welcher Folge, dass also die ganze Sache noch verschlimmert wird. Oh weia, oh weia. Können auch Gewebeschäden entstehen? Gewebeschäden dauerhaft würde ich sagen, nein. Mhm. Vorübergehend, ja, also es, mhm, kann wirklich zu Blutergüssen und auch zu, also, schmerzhaften Schwellungen kommen. Jungs, lasst die Finger davon, wenn ihr es nicht unbedingt nötig habt. Und wenn ihr es nötig habt, dann macht es wirklich unter professioneller Aufsicht und mit guter, ja, Beratung. Man sollte sich auf jeden Fall gut beraten, genau, lassen, ja, oder ein vernünftiges Buch dazu lesen. Ja. Wir stellen jetzt den Kontakt her zwischen dir und Günther. Du, okay, du bist einverstanden. Ja, gerne. Danke für deinen Anruf und für die Information, Friede. Okay, alles klar. Ciao. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Andreas. Und Andreas ist 22 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen, hier ist Andreas. Ja, Andreas, dein Thema. Mein Thema, mein Problem. Ich habe gestern Geburtstag gehabt. Ich habe heute meinen Geburtstag gefeiert. Darf ich dir nachträglich gratulieren? Ja, danke schön. Alles Gute. Danke. Ja. Problem ist, meine Kollegen haben mir eine Gummipussy geschenkt. Ja. Also, nur den Ausschnitt, nicht eine ganze Frau. Nee, nur den Ausschnitt. Nur den Ausschnitt. Habe ich, wo sie mir die geschenkt haben, auch noch drüber gelacht. Ja. Woher bin ich alleine zu Hause? Und du möchtest sie gerne mal ausprobieren? Ja doch, irgendwie schon wohl. Und bist gerade dabei und kommst nicht zur Rande und denkst, ruf den Domi mal an, der hat Erfahrung mit solchen Sachen. Der hat Erfahrung. Ja, wie weit bist du denn schon gekommen mit dem Ausprobieren? Wir müssen vielleicht den Menschen mal erklären, was es ist. Es, ja, ist ein, ja, sag du es. Das ist so eine faustgroße Gummiflaume halt, Gummischeide. Ja, eine Gummischeide. Die kann man anschließen an 12 Volt oder 220 Volt. Ja. Wie tief ist sie? Also der Penis passt schon gut rein. Ja, locker. Die ist so locker, so 25 Zentimeter tief ist sie wohl. Ja. Und wenn man die anschließt, also wenn da dann Strom durchfließt, was passiert dann? Ja, die bewegt sich, vibriert leicht, bewegt sich. Ja. Und ja, das ist halt so die Gummipussy. Ist sie behaart auch? Nee, behaart nicht, nee. Also ist es weiches, warmes Gummi? Weiches, warmes Gummi, ja. Und sie ist originalgetreu nachgebildet? Ja, doch, relativ originalgetreu. So, ja. Was hast du jetzt gemacht? Wie weit bist du schon gediehen mit deinen Versuchen? Ja, allzu weit noch nicht. Mein Problem ist irgendwie, meine Freundin, ich habe eine Freundin. Ja. Die sitzt hoffentlich jetzt nicht daneben. Natürlich nicht. Das ist auch mein Problem. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich sie damit betrügen kann. Nein, natürlich nicht. So sehe ich das irgendwie. Ach Quatsch. Naja, sehe ich nicht. Ich versuche das Ding mal aus. Das ist wahrscheinlich ziemlich lächerlich. Und dann ist es gut. Damit betrügst du die Freundin wirklich nicht. Also ich glaube auch, dass das Ding ziemlich lächerlich ist. Aber das Problem ist auch, ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch. Ja. Meine Kollegen sehen das auch, wissen das auch. Ja. Und sie werden mich morgen natürlich mal fragen, wie der Teil war und was ich wie. Und ja, wirklich Hand aufs Herz. Hast du es wirklich noch nicht ausprobiert? Nein, ich habe es noch nicht ausprobiert. Auch noch nicht so ein bisschen versucht? Auch noch nicht. Du stehst immer davor und schleichst um das Ding rum und denkst, soll ich es oder soll ich nicht? Das ist es. Also es würde dich schon reizen, mal ein bisschen was zu machen? Ja, sicher. Ja, ach, dann mach das doch gleich irgendwie nach unserem Gespräch. Irgendwie wohl, aber... Ich bin meiner Freundin auch ziemlich treu. Andrea, ich bin nur wirklich auch der Moralist schlechthin in solchen Sachen. Ich glaube nicht, dass du deiner Freundin in dieser Sache fremd gehst, wenn du das mal machst. Und eigentlich könntest du das, glaube ich, sogar deiner Freundin erzählen. Die wird sich vielleicht schlapplachen, oder? Wie schätzt du sie ein? Oh, weiß ich nicht. Nee, dann erzähl's nicht. Also ich find, erzählen werde ich dir auf gar keinen Fall. Nein, erzähl's nicht. Aber ich find's nicht schlimm, wirklich nicht. Du onanierst doch auch, ne? Oder? Schon mal, ja. Ah, nicht so oft. Nee, nicht so oft. Hast du da auch schon mit meiner Freundin ziemlich guten Sex auch? Hast du denn, wenn du das machst mit dir alleine, hast du da auch ein schlechtes Gewissen? Kommt schon mal vor, ja. Habe ich auch schon mal, ja. Mhm. Habe ich einige Male auch schon mal von Jungs gehört. Finde ich überhaupt nicht angemessen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man in einer Partnerschaft auch Sex mit sich alleine hat. Finde ich völlig in Ordnung. Hat mit Fremdgehen nichts zu tun. Brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, ich habe mit meiner Freundin da auch schon drüber gesprochen und sie sagt immer, sie macht es selber auch nicht. Mhm. Ist sie selbst schuld? Bin ich selbst schuld? Nee, da ist sie selbst schuld, wenn sie es nicht macht, finde ich. Ja. Warum macht sie es denn nicht selbst? Na, will sie auch nicht so mit der Sprache rausrücken. Eigentlich sagt sie, sie macht es gar nicht und sie hat es auch noch nie gemacht. Ich glaube sie natürlich auch nicht, aber... hat sie sich dann auch so negativ darüber geäußert, wenn du das für dich alleine machst? Haben wir eigentlich gar nicht so mit zur Sprache. Hat sie nicht gefragt, hier, was ist denn mit dir, Andreas? Machst du es nicht auch manchmal, oder? Da kam man gar nicht so zur Sprache. Mhm. Da war eigentlich gar nicht so das Thema, dass ich das auch machen würde. Mhm. Nee. Also, ich spreche dich frei von schlechtem Gewissen, Andreas. Ja. Onaniere so viel du willst und wenn du Spaß daran hast, mach es. Und mit diesem Spaßding da, ich bin sicher, dass du das einmal machst und dann hast du eh das Interesse daran verloren. Und dann kannst du deinen Kumpels morgen erzählen, wie es war. Irgendwie mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das Ding so als Spaßding sehen soll. Das ist ja ein bisschen extrem so. Ja, das ist wenn man selber so ein bisschen onaniert oder so, das geht ja noch, ist dann noch so, okay, halt normal, will man ja schon bald sagen. Mhm. Aber mit so einem Teil, ich weiß nicht, oder mit einer Gummipuppe, irgendwie habe ich da ein Problem mit. Ne? Kann ich verstehen, weil es völlig albern ist. Ich sag ja auch nur, mach's doch mal aus Spaß, wenn es dich so ein bisschen kribbelt unter den Fingernägeln. Naja, ich überlege mir das selber. Ich mag schon, du bist hin und her gerissen, ne? Ja, ich bin echt ganz weg. Ich war ziemlich baff, wo meine Kollegen mir das geschenkt haben. Ich denke, mein Gott, was kommt denn da jetzt? Was? Jetzt sag mir doch mal auch so ganz ehrlich, liegt das da rum, das Ding im Moment? Das liegt hier rum, ja sicher. Also du kannst es angucken im Moment. Ich kann es angucken, ich hab's auch jetzt in der Hand. Ja. Schade, dass du kein Bildtelefon hast, Mensch. Ja. Das hättest du dir zulegen müssen für dieses Gespräch. Findest du es denn in irgendeiner Weise irgendwie abgefahren, ein bisschen geil, das Ding? Ja, doch, ist es schon krass so. Mhm. Wegen hoffentlich viel mit Reden und so. Ja klar, das ist schon nicht schlecht, das stimmt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Freundin damit betrüge. Und, Also ich habe jetzt meine Meinung gesagt. Du musst natürlich jetzt für dich entscheiden, wie du da gewissensmäßig am besten rauskommst. Ich sag's nochmal, ich fände es nicht schlimm. Vielleicht sollten wir diese Woche nochmal telefonieren, wenn du es denn ausprobiert haben solltest. Und dann erzählst du uns allen, wie es denn war. Wie es war. Andreas, sollen wir es machen? Ja, mal sehen. Würde mich sehr interessieren. Alles klar, mal sehen. Ich danke dir für deinen Anruf. Das war sehr, sehr spaßig. Ich danke dir auch. Tschüss, Andreas. Alles klar, ciao. Eine, naja, wiederholen wir es nicht nochmal. Marc, 20 Jahre. Hi. Hallo. Ja. Hallo, Domian. Dein Thema. Mein Thema. Ja, jetzt am Wochenende war ich zusammen mit ein paar Leuten unterwegs. Mhm. Wir waren halt, ja, Sport treiben. Mhm. Und dann war ich auf einem Zimmer mit einer guten Freundin von mir. Mhm. Naja, und dann nachts, als sie geschlafen hat, habe ich so meine Hände da mal etwas an Stellen platziert, wo sie vielleicht nicht hingehören. Wie kam das überhaupt, dass ihr dann zusammen, wart ihr irgendwie unterwegs? War das ja, ein Ausflug oder wie? Nee, wir waren Sport treiben, trainieren. Ja gut, aber schläft man doch nicht in einem Zimmer danach. Doch, also... Wo war wir waren eine größere Gruppe und haben da auch übernachtet. Ach so, das meine ich ja. Also ihr habt außerhalb übernachtet irgendwo. Genau. Mhm, ja. Dann hast du mit deinen Fingern sie befummelt. Ja. Mhm. Und ja, gewöhnlich ist das überhaupt nicht meine Art so. Wie kam es denn überhaupt denn, dass du mit einer relativ fremden Frau zusammen... Nö, wir sind eigentlich ganz gute Freunde. Wir sind auch schon jahrelang dabei und... Mhm. Aber ist nie was gelaufen zwischen euch? Nee. Mhm. Sie, ja. Sie ist eher so eine sehr gute Freundin von mir oder meine beste Freundin sozusagen. Aber... Erzähl mal weiter, was dann passiert ist. Nee, sie hat geschlafen. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, also ans Hemd gegriffen, ins T-Shirt, dann ja Richtung Hose und naja, halt so drüber. Aber alles ganz noch relativ vorsichtig, damit sie nicht aufwacht. Mhm. Weil das irgendwie und, sind doch nicht meine Absicht. Und sie ist nicht aufgewacht? Sie ist nicht aufgewacht. Und mehr hast du auch nicht gemacht? Mehr habe ich auch nicht gemacht. Du hast dann die Hand zurückgezogen? Ja. Mhm. Und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Ja, also einmal halt, weil, ja, tut mir leid, sie ist meine beste Freundin, aber ich weiß nicht, es ist ja irgendwie ein Vertrauensbruch, ja, wenn ich da ohne ihr Wissen und ich schätze mal auch ohne ihre Befürwortung dann da an ihr rumspiele. Mhm. Ja, natürlich, klar, ist das ein Vertrauensbruch. Ja, und zum anderen, ich hatte ein Problem damit, weil sowas eigentlich überhaupt nicht meine Art ist. Welcher Teufel hat dich denn geritten, dass du das gemacht hast? Ja, ich glaube, es kommt daher, dass ich eigentlich mit Frauen bisher noch nicht so viel am Laufen hatte. Mhm. Und das ist halt zum einen, ja, dass ich Neugier war und zum anderen halt so, wie soll ich sagen, Sehnsucht nach Zuneigung, nach irgendwas Körperlichem oder so. Und dann kommt halt dieser Moment dazu, dass dann halt meine Freundin neben mir liegt und, ja, weiß ich nicht. Mhm. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Nee. Nee. Mhm. Hab ich nicht. Wie kommt das denn, wenn ihr so gut befreundet seid, dass da keine Liebesbeziehung entstanden ist zwischen euch beiden? Wenn du sie ja auch körperlich offensichtlich dann auch interessant findest. Ich glaube, es ist eher so, nicht, dass ich nicht sie liebe, also nicht, ich liebe sie nicht oder so, aber sie ist halt die, im Moment die einzige, mit der ich mir sowas zumindest vorstellen könnte. Mhm. Und nicht, weil ich jetzt so auf sie fixiert bin, sondern weil einfach niemand anderes da ist. Ja. Hat sie einen Freund? Hat sie. Ja. Und sie würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn sie das erfahren würde, was du gemacht hast. Ja, also ich glaube nicht, dass ihr das so unbedingt passen würde. Ja, ihr im Ernst. Was würde sein, wenn du es ihr gestehen würdest? Wir spielen das mal durch. Ich weiß es nicht. Ich habe da ja auch schon Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und ich komme auf drei Varianten. Mhm. Ja, und die erste Variante ist halt, ja gut, dass sie es nicht so toll findet. Mhm. Dann irgendwie nichts mehr von mir wissen will. Mhm. Die zweite? Die zweite wäre halt, dass sie das, ja, was ich hinnimmt und es dabei dann sein lässt. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, es war zwar nicht okay, aber so richtig krass war es ja auch noch nicht. Und die dritte? Ja gut, die dritte wäre, also sie weiß auch, dass ich einsam bin und so. Mhm. Dass sie das halt als, ja, wie soll man sagen, dadurch, dass sie die Vorgeschichte kennt, die Sache vielleicht etwas verstehen kann. Marc, ich muss jetzt dir relativ schnell antworten, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ich glaube, das Beste ist, wenn du über diese Sache jetzt schweigst, wenn du darüber nichts mehr sagst und dir aber fest vornimmst, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Ich glaube, das kommt auch nicht mehr vor, ne? Das höre ich schon, wie du das erzählst. Ich eigentlich so nicht vor, aber ich hatte es auch davor nicht vor, von daher... Mm-hmm. Ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, wie die Frau reagiert und es könnte vielleicht schon sein, dass eure Freundschaft da kaputt ginge. Es ist jetzt passiert, es ist sehr blöd, was du gemacht hast. Aber wenn du dir das fest vornimmst, es nicht zu wiederholen, glaube ich, könnte man das dann in Vergessenheit geraten lassen. Wichtig ist natürlich für dich, dir im Klaren zu sein, was du dieser Frau gegenüber empfindest. Marc, ich muss Schluss machen. Wir sind gleich weg vom Sender. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, Marc. Ciao. Ihr Lieben, in der Technik Leo Scholten und morgen heißt unser Thema Ich hatte Todesangst. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.